liebe Zuhörer, hier folgt nun für Sie ein Bericht von Peter Stolzer, der die EGX Berlin 2019 für Sie besucht hat. Machen Sie sich bereit für eine kleine Berichterstattung, die natürlich so subjektiv wie möglich stattfindet. Ich übergebe. Krieg. Danke, Peter, für diese Übergabe. Und ja, ihr seid jetzt mittendrin im Beitrag. Ein Spezialbericht zur EGX in Berlin 2019. Da Robert und Rick Hart keine Zeit hatten, habe ich mich da allein hinbegeben. Nein, ich habe noch eine Person mitgenommen, aber die bleibt jetzt hier unerwähnt. Und ja, habe mir das Ganze mal angeschaut. Ich wollte es ja letztes Jahr mal schon anschauen. Also ich war ganz gespannt. Ich habe ja letztes Jahr auf dem Comic Park davon erfahren, dass sowas stattfindet neben der Gamescom. Und war ja gleich überrascht, dass es das ganze Konzept noch mal ein bisschen in abgeänderter Form kleiner gibt, mit limitierten Tickets. Und wollte eigentlich schon letztes Jahr hin. Und jetzt dieses Jahr habe ich es mir so fest vorgenommen, dass ich dachte, fuck it, ich mach's. Und ja, so kam es, dass ich jetzt am 2. November 2019, den Samstag, quasi diese Messe besucht habe. Die hat vom 1. bis 3. November im Endeffekt stattgefunden. Und ja, ich habe mich nochmal ein bisschen belesen, so was das Ganze angeht, weil ich ja gehört habe, dass das ein Konzept ist, was es schon häufiger gab. Und die EGX, also dieses Konzept, hieß mal ursprünglich Eurogamer Expo. Total investigativ unterwegs sind wir da, der Stolze. 2008 hat die das erste Mal stattgefunden in London. Und Eurogamer sagt es ja schon, das ist eben eher so ein Europa-Gaming-Festival. Also das hat jetzt hauptsächlich bisher in United Kingdom und in Deutschland stattgefunden und hat sich dann eben durch Umbenennung, Namensumbenennung eben dann zum heutigen Namen im Endeffekt EGX entwickelt. Er hatte zwischendurch mal noch einen anderen Namen und ja, aber EGX ist jetzt das aktuelle seit 2014 im Endeffekt und findet eben in der Form, wie gesagt, in UK und Deutschland statt. So viel zum Informativen, damit ist der Bildungsauftrag erfüllt für heute. Ich klinge mich aus. Zu viel Knowledge Pete geht nach Hause. Nee, Quatsch. Ich habe mir das auch noch durchgelesen bei Wikipedia, die Seite für alles. Okay, gehen wir mal ein bisschen durch. Ich gebe euch jetzt erstmal einen allgemeinen Überblick über die EGX. Ich habe hier noch so diesen Übersichtsplan jetzt gerade vor mir, der gleich mit ausgegeben wurde. Im Prinzip ist es ähnlich wie bei der Gamescom. Man holt sich sein Ticket. Also im Vorfeld habe ich mir das bestellt im Endeffekt. Bin hingegangen mit einem QR-Code. Das reicht, wenn man den auf dem Handy vorzeigt. Dann wird er gescannt. Dann kriegt man sein lila Bändchen. Hier ist schon der erste Unterschied. Auf der Gamescom gibt es diese unterschiedlichen Altersbändchen. EGX ist ab 18 ausschließlich. Das heißt, die machen auch wirklich keine Ausnahmen für Leute, für Minderjährige, die mit Eltern kommen oder sonst was, wirklich nur ab 18. Was anderes gibt's da nicht. So, nur nicht, dass ihr da mit falschen Erwartungen mal hingehen solltet. Ja, also wirklich ab 18 das ganze Ding. Ich sag's nochmal, ab 18. Leute, ernsthaft, das Ding ist ab 18. Und ja, also ihr könnt da wirklich nur hin, wenn ihr das 18. Lebensjahr vollendet habt, ich sag's euch. Okay, reicht es damit. Ja, und dementsprechend können die natürlich dann auch alle Games anbieten, die man da wirklich ab Volljährigkeit spielen kann. Und es gibt da keine extra Bereiche, in die man nur rein kann mit bestimmten Bändchen. Da ist nichts irgendwie nochmal extra abgeriegelt, also kein Spiel extra abgeriegelt oder verdunkelt oder irgendwelche Zwischenwände davor, damit man das noch nicht sehen kann, falls man nicht 18 ist. Daher finde ich das schon mal ganz geil, diesen Erwachsenenansatz. Und ja, wie gesagt, man bekommt dann sein Bändchen und damit kann man dann rein. Kurze Kontrolle, wie immer, an den Einlässen. Ja, und dann kommt man auch schon rein in diese Station Berlin, nennt sich die Location. Das waren so zwei große Hallen, die direkt aneinander angrenzen und die dann entsprechend geöffnet waren, in die man dann rübergehen konnte. Also im Prinzip eine lange Ausstellungshalle, die nochmal durch so einen kleinen Zwischengang getrennt waren, also verbunden waren im Endeffekt, aber man konnte direkt durchgehen und da war jetzt keine Zwischentür dazwischen. Es gab dazwischen noch einen kleinen Außenbereich für die Raucher. Ja, ich gehe das jetzt mal so an. Die erste Halle, die war für mich so, also die waren ja wie gesagt verbunden und offen, aber die erste Halle war für mich eher so diese Essenshalle. Da waren hauptsächlich Fressstände Es gab noch so eine kleine Podcast-Bühne. Es gab unter anderem auch so ein bisschen für die Leute, die ein bisschen krasser das Gaming verfolgen, gab es eben Tournaments, also verschiedene Turniere im Endeffekt, Mortal Kombat 11, Tekken 7. Es gab unter anderem auch Coaching-Bereiche, wo man sich dann auch bestimmte Sachen zeigen lassen konnte, wie für CSGO oder für PUBG im Endeffekt oder FIFA 2020. Ja, wie gesagt, also da hat man dann so ein bisschen diesen Core-Aspekt mit drin gehabt für die Leute, die wirklich das ein bisschen krasser betreiben. Es gab direkt in dem ersten Bereich eine Cosplay-Umkleide. Und für die Leute, die da eben ihr Zeug dabei haben und wo sie ihr Zeug ablagern konnten. Es gab einen Lost and Found Stand, wo man dann eben verlorene Sachen wiederfinden konnte, entsprechend, wenn man sie verloren hat. Es gab so ein paar Stände für natürlich diverses Mitbringsel gelöt, also irgendwelche Videospiele konnte man zum Teil kaufen, CDs, Kram, natürlich so die ganze normale Bandbreite, Kuscheltiere, Tassen, Funko-Pop-Figuren, also ihr wisst schon, ihr kennt das, der ganze Schüssel. Es gab noch eine kleine Area für Brettspiele, wo man die eben antesten konnte, und es gab noch eine Podcast-Bühne im Endeffekt, wo dann eben verschiedene Talks gehalten wurden. Da war auch ganz präsent, ganz prominent Insert Moin, der Podcast unterwegs. Die waren häufig dann auch, teilweise war immer einer dabei bei den unterschiedlichen Gesprächsrunden, habe ich gesehen. Leider habe ich verpasst, dadurch, dass ich erst gegen Mittag eingetroffen bin dort auf der EGX, habe ich leider einen Talk mit Viet von den Rocket Beans verpasst. Also der war auf jeden Fall auch vor Ort. Ich habe im Nachhinein jetzt noch gesehen, dass Sandro auch mit da war, aber ich habe die den ganzen Tag nicht mehr gesehen. Also die Jungs, also beziehungsweise ich habe die überhaupt nicht getroffen. Ich habe es nur dann im Endeffekt durch Social Media mitbekommen, dass die da waren. Ja, und sonst fressensgelöt und noch Toiletten, ist klar. Und es gab da noch so einen kleinen Bereich, in dem man extra reingehen konnte. Halle 2 steht hier auf dem Plan. Halle 2 ist ein bisschen, das klingt jetzt, als wäre das ein Riesending, aber das war eigentlich nur so ein kleiner Bereich, in dem sie nochmal zwei Seminarräume hatten oder Vortragsräume, in denen eben verschiedene Diskussionen und entsprechend Präsentationen stattgefunden haben. Die Panelräume, so haben sie die zwei Räume betitelt, nennen sich dann auch Alex und Snake. Alex, A-L-Y-X. Ich weiß nicht, auf was das anspielt. Snake ist klar. Snake, this is Snake, Metal Gear Solid. Hä? Fußspuren? Und dazu gab es eben dann auch verschiedene Gesprächsrunden, unter anderem in denen dann mal Hauke Gerdes auch teilgenommen hat oder Wolf Speer war auch ganz prominent unterwegs, hat da viele Talks gehalten mit oder geleitet. Die Gesprächsrunden. Ich bin in eine Gesprächsrunde auch kurz reingegangen. Da ging es um eine neuartige Familienkonsole. Intellivision nennt die sich, die so ein bisschen Retro-Gaming verbinden will mit so Familienaspekten. Also man versucht so ein bisschen die Leute, die viel auf dem Handy spielen unter anderem, und Familien, die eben nicht so die Zeit haben, sich in irgendwelche krassen Spiele rein zu fuchsen, die lieber den schnellen Spielspaß wollen und dann auch gern Multiplayer-mäßig, für die bietet diese Plattform dann eben die Möglichkeit zu zocken. Und das sind auch wie so kleine Handy-Fernbedienungen, die dabei lagen. Ich glaube, man kann es wahrscheinlich dann auch mit dem Handy koppeln. Aber gefährliches Halbwissen, da werden auch gerade Spiele für entwickelt, teilweise auch diverse Retro-Games. Ja, wen das interessiert, schaut es euch mal an. Aber ich habe da auch nur mal kurz reingeguckt, da hat auf jeden Fall Wolf Speer auch die Leitung von dieser Gesprächsrunde. Und da wurde das ein bisschen vorbereitet, durchgesprochen. Und das war es auch dazu. Viel mehr habe ich da auch nicht mitbekommen von diesen Vorträgen. Das war eigentlich schon der erste Teil von der EGX, also was ich euch bis jetzt erzählt habe. Und der zweite Teil im Endeffekt war dann mehr aufs Gaming noch ausgerichtet. Die Halle war auch ein bisschen dunkler eingerichtet und entsprechend auch ein bisschen voller, hat man auch gleich gesehen. Natürlich, wer zur EGX geht, der geht wegen Gaming hin. Und dementsprechend war es zu erwarten, dass die Halle auch ein bisschen voller ist. Und hier gab es unter anderem dann auch die Indie Arena Booth, eben mit ganz vielen kleinen Titeln von Indie-Entwicklern, die da präsentiert wurden. Darauf werde ich gleich noch auf einige ausgewählte Titel werde ich gleich noch ein bisschen detaillierter eingehen. Es gab so eine kleine Red Bull Trial Area. Red Bull war natürlich auch als Sponsor prominent aktiv ich mit meinem Prominent heute, da war auch so eine kleine Stuntshow dann, so ein Trial-Stil mit Motorcycle. Und da wurde dann eben ein bisschen rumgejumpt und rumgefahren. Ich bin da immer nicht so Fan von in der Halle mit so richtigen Benzinmotoren rumzufahren, weil der Gestank, das riechst du einfach und die Abnutzung und alles, ich weiß nicht, ich finde das nicht geil. Es gab dann noch Spielstände zu Zombie Army 4, da standen noch immer wieder Leute an, habe ich gesehen. Shenmue 3 war anspielbar. Square Enix natürlich, Final Fantasy 7 Remake mit 18 Stationen. Es gab noch so ein kleines EGX Berlin Organisatorenbüro in der zweiten Halle, in dem zweiten Teil sozusagen. Also, und Bethesda war noch dort. Ja, und dann noch so verschiedene kleinere Aussteller. Teilweise noch so künstlerische Aspekte. Das werde ich auch noch gleich näher erwähnen. Dazu später mehr, um diesen Spruch immer wieder unterzubringen. Und es gab noch daneben so ein kleines EGX-Filter, in dem Präsentationen zu Cyberpunk 2077 gehalten wurden, die man dann besuchen konnte. Gab es mehrere Slots, an denen sie das gezeigt haben, habe ich auch komplett verpasst, beziehungsweise mir entgehen lassen, mir nicht angeschaut. Ich weiß nicht, momentan wird das für mich auch ein bisschen übertrieben mit Cyberpunk. Ich freue mich zwar auch irgendwie drauf, also ich bin gespannt drauf, was das wird. Ich glaube, das wird mega, aber ich weiß nicht, ich finde das gerade ein bisschen extrem, wie das gefahren wird auf allen möglichen Messen, dass da immer wieder diese Gameplay-Präsentationen gehalten werden und irgendwie kann man es aber nicht anzocken, es geht mir ein bisschen auf den Keks. Ja, und die Leute, die rennen dahin wie verrückt und schauen sich das an und ich weiß nicht, irgendwie habe ich da nicht so richtig Bock drauf, mich da reinzusetzen. Gerade wenn ich dann sehe, dass auch so eine Riesenschlange da steht und alle da rein wollen, muss ich nicht haben. Also vor allem nicht, um mir Gameplay anzugucken in einem kleinen Kinosaal. Weiß ich nicht. Also Fabian Döhler war natürlich auch da, entsprechend um das dann eben anzumoderieren. Habe ich dann auch nur im Nachhinein in der Story gesehen von den Beans. Aber das musste ich nicht haben, ehrlich gesagt. Und dadurch, dass ich eh schon später erst angekommen war gegen Mittag, also gegen um 1 war ich da und bis 18 Uhr, also von 10 bis 18 Uhr hatte die Messe geöffnet, wollte ich natürlich die 5 Stunden, die ich noch hatte, möglichst maximal nutzen und deswegen habe ich mich da eher so ein bisschen aufs Rumschauen und Ausprobieren konzentriert. Dafür ist ja so eine Gaming-Messe auch in meinen Augen da. Im Wesentlichen habe ich 3 Schlangen auch nochmal so als Kontrast zur Gamescom wahrgenommen. 3 größere Schlangen, also es gab natürlich auch immer wieder kleinere Warteschlangen, aber mit Gamescom verbinde ich so richtig krasse Warteschlangen, die sich hier nochmal so links, rechts rum, noch eine Kurve, schlängeln dann um die Stände oder an den Ständen, um möglichst viele Leute da in der Warteschlange anzureihen und natürlich auch das Interesse der Leute zu wecken. Im Wesentlichen waren das natürlich Final Fantasy 7, klar. Cyberpunk habe ich einmal eine richtig lange Warteschlange gesehen, dass sie da vor dem Vierter gewartet haben. Die ging quer durch die Halle, heftig. Und Bethesda natürlich bei Doom Eternal war noch eine ordentliche Schlange. So, eine davon habe ich natürlich wahrgenommen, Final Fantasy 7, aber dazu später mehr, das hebe ich mir für den Schluss auf. Kommen wir erstmal zu den kleinen Sachen, die ich so wahrgenommen habe. Unter anderem Game of Goats. Nicht Game of Thrones, aufpassen. Game of Goats. Ein Spiel fürs Handy. Im Endeffekt versuchen hier die Macher den Handymarkt abzugreifen. Die Android-iPhone-Nutzer, ich nehme mal an, es wird auch für iPhone kommen, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich habe das mal angetestet mit meiner Begleitung. Und zwar ist das so ein bisschen, man kann sich's vorstellen, es ist ein bisschen wie Mario Party. Es gibt so kleine Games. Natürlich spielt man eine Ziege, deswegen heißt das auch Game of Goats. Die Macher werben hier mit 20 plus Spielen, Minigames, die gespielt werden können. Und ich sehe hier gerade, ja, für einen App Store ist das auch erhältlich. Und die suchen auch gerade interessierte Beta-Tester. Also wer da Bock drauf hat, kann es gerne ausprobieren. Ihr könnt es euch ein bisschen so vorstellen, es ist ein bisschen ähnlich wie Quizduell. Daran muss ich zumindest denken. Man spielt quasi nicht parallel, also geht auch. Aber im Prinzip spielt jeder für sich seine Runde. So, also die Disziplin, die gerade ansteht. Es ist so ein bisschen wie Olympische Spiele, sag ich mal. So. Deswegen Disziplin jetzt. So, das sind aber eher so Geschicklichkeitsspiele, die entweder auf Logik basieren oder Skill oder eben Schnelligkeit. Und ja, man muss eben versuchen, eigentlich immer eine möglichst hohe Bestzahl Schnelligkeit beziehungsweise Bestzeit oder Höchstpunktzeit zu erreichen. Und wer natürlich mehr hat oder schneller war, hat natürlich gewonnen die Runde und bekommt im Endeffekt einen Punkt. Deswegen kommt auch dieser Vergleich mit Quizduell, weil dann wirklich auch da steht 1:1, 1:0 steht es für ihn oder 2:0 oder 2:2. Und sobald, es sind dann immer 5 Disziplinen, zumindest so wie wir den Modus gespielt haben. Und wer zuerst 3 Punkte hat natürlich in den Disziplinen, der hat gewonnen. Der hat dieses Match gewonnen. So, und man paart sich dann im Endeffekt mit den Leuten, trifft man sich in wie so einer Lounge. Und das ist wie so ein Stadion im Endeffekt mit so einem Rundkurs, auf dem eben die Läufer dann laufen. Und da laufen dann eben die Ziegen rum und da kann man sich dann paaren. Ich weiß gar nicht, ob man da, also paaren im Sinne von Spiele zusammen machen. Und nicht, dass irgendwie ein falscher Eindruck entsteht hier von dem Game. Und ja, entsprechend tritt man dann nach und nach an und man kann dann abwechseln, das habe ich nicht ganz gereiht, auf jeden Fall dann die Disziplin wählen, aber da geht's eben eher um, also man kann nicht direkt das Spiel auswählen, sondern aus welchem Bereich es eben kommt, also aus welchen der 3 Bereiche, Logic, Skill oder Speed. So war es zumindest bei uns, also es war auf Englisch gestelltes Spiel. Ja. Es gibt natürlich, sie finanzieren sich natürlich auch wieder durch Werbung und sowas. Man kann Training vorneweg machen, auch ähnlich wie bei Mario Party zu einem Spiel. Und man hat irgendwie 3 Freitrainings und wenn die 3 alle sind, dann muss man eben einmal Werbung angucken, dass man dann eben weiterspielen kann, weiterhin ein wieder Freitraining bekommt, sozusagen. Es wird Freemium sein, also Free-to-Play wurde mir gesagt. Und ja, entsprechend ist es eben, kann jeder das Spiel spielen. Es gibt aber jetzt keine Pay-to-Win Items oder Sachen oder Strategien, sondern dann eher kosmetische Sachen, die man sich kaufen kann. Ja, also ganz coole Idee fand ich. Und ja, wer da Bock drauf hat, ihr könnt auch jetzt schon bei der Beta mitmachen. Und ja, schaut es euch vielleicht mal an. Ich fand es ganz witzig, so für den kleinen Spaß zwischendurch oder für die Langeweile mal bei der Zugfahrt oder Busfahrt oder was weiß ich wo, dass man da mal so Games machen kann. Und das Geile ist eben auch bei dem Spiel, der Ansatz ist nicht schlecht, dass man eben jederzeit, wenn ich Zeit habe, kann ich eben ein Duell machen und der andere Gegner, den ich herausfordere, der kann es halt irgendwann anders machen. Ja. Game of Goats, so viel dazu. Kommen wir zum nächsten. Ich habe einen Künstler gesehen, also beziehungsweise die Werke von diesem Künstler, Marius Herrmann. Damit habt ihr jetzt vielleicht nicht gerechnet, ihr habt jetzt vielleicht gedacht, jetzt kommt's nächste Game. Nein, Marius Herrmann. Und er hatte ein paar seiner Werke ausgestellt. Das ist ein Brick Artist. Vielleicht auch wieder interessant für Robert. Das heißt, der baut eben entsprechend mit Klemmbausteinen verschiedene Sachen nach. In dem Fall natürlich, passend zur EGX, baut der eher so Videogame-Charaktere beziehungsweise eben verschiedene Maschinen nach, eben aus Videogames. So gesehen vor Ort Titanfall 2, da standen ein paar Mechs rum aus Klemmbausteinen mit so kleinen Szenarien, wo dann eben noch so ein kleiner Trooper daneben rumläuft oder eben ein Baum da steht, noch ein kleines zerstörtes Auto, eine Wand, also eine Mauer eben mit Überwachungskameras drauf und sowas. Der hat aber auch richtig krasse Arbeiten, also für mich richtig heftig und wo ich natürlich nochmal genau hingeschaut habe, war der Bahamut aus Final Fantasy X. Das war ein Riesenvieh. Richtig geil dargestellt, die Farben eingefangen, schön die Flügel ausgebreitet, also das Vieh sieht schon prächtig aus, den seht ihr auch direkt, wenn ihr auf seine Homepage geht, Step on a Brick, und dann auf Work sieht man so übersichtlich mehrere seiner Arbeiten, unter anderem sind da eben auch aus Horizon Zero Dawn verschiedene von diesen Maschinen dabei, eben dieser Säbelzahntiger oder was es da alles gibt. Aus Metal Gear Solid, mein Hubschrauber, also Metal Gear Solid 5 oder Metal Gear Solid 4, der Gecko. Genau, Titanfall, mehrere Sachen. God of War, so eine kleine Szenerie dargestellt aus Alfheim, cool. Darksiders, also da sind schöne Sachen dabei. Und ich musste ein bisschen lachen, ich war vorhin mal kurz auf seiner Insta-Seite und da stand da, ja, ich mache ab und zu mal was mit, also ich baue ab und zu mal, sometimes I built some things with bricks oder sowas stand da. Das fand ich sehr, sehr, sehr amüsant irgendwie. Da muss ich ganz schön lachen. Ja, schaut euch den Mann mal an. Also wer da Bock drauf hat, Klemmbausteine und das eben aus Gaming-Themen, Wipeout-Fahrzeuge hat er zum Beispiel auch nachgebaut. Fand ich sehr interessant, finde ich geil seine Arbeit. Den werde ich mir auf jeden Fall genauer in Zukunft auch anschauen. Und ich muss sagen, dieser Bahamut, der hat mich echt super beeindruckt. Den würde ich mir auch echt in die Bude stellen. Also da hätte ich echt Bock drauf, auf den Bahamut. Das war ein Fancy 10. Der war echt majestätisch. Ein Spyro gab's noch, fällt mir gerade noch ein. Spyro the Dragon aus Lego. Also Marius Hermann, Brick Artist. Schaut mal rein. Ich finde ihn cool, wenn es interessiert. Okay, dann ein interessantes Spiel. Konnte ich leider nicht anspielen, aber es hat mich sehr in den Bann gezogen. Also ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt nicht ewig da gestanden, habe dann ewig gewartet, dass ich drankomme an die Games. Ich hatte ja nicht so viel Zeit, deswegen habe ich immer versucht, so ein bisschen effektiv rumzulaufen, zu gucken, wo gerade wenig Leute anstehen. Und entsprechend habe ich mich da, wo es mich interessiert, dann auch schnell gleich angestellt, ein bisschen zugeschaut und gewartet, bis der nächste Platz frei ist. Das ging dann immer relativ schnell. So, ein Spiel, auf was ich jetzt hinaus wollte, Shady Part of Me, deswegen habe ich gerade Part gesagt, weil ich es gerade gelesen habe. Shady Part of Me ist ein Puzzle-Game, wie gesagt, ich konnte es leider nicht anspielen, das so mit Licht und Schatten spielt. Es geht da um so ein kleines Mädchen mit langen schwarzen Haaren, der Stoff, aus dem The Ring gemacht ist, und die hat eben einen Schatten, mit dem sie eben Rätsel lösen kann, beziehungsweise den sie dann eben auch mitnehmen muss, sozusagen in den nächsten Bildschirm, den sie irgendwie rüberbringen sollte, oder dem Schatten muss sie dann irgendwie Brücken bauen oder Gegenstände so verrücken, dass der Schatten sich eben weiter bewegen kann an der Wand zum Beispiel. Und man kann hin und her wechseln und das Mädchen kann im Endeffekt dann Objekte verschieben, Blöcke verschieben, und man hat immer Lichtquellen, und ich habe teilweise gesehen, dann eben am Boden war dann eben für die Hindernisse waren teilweise dann eben auch direkt eben so Borden vorhanden, dass du die nicht komplett frei bewegen konntest im Raum natürlich. So. Und ja, das war teilweise dann gar nicht so ohne, weil dann teilweise auch mehrere Lichtquellen hintereinander standen und die hintere Lichtquelle die vordere wieder angeleuchtet hat und dadurch wieder so ein kleiner Schatten entstanden ist, in dem die Lichtquellen sich gegenseitig beleuchtet haben. Und ja, da muss man dann so ein bisschen gucken, wie man das löst. Also ganz interessanter Ansatz, das werde ich auf jeden Fall mir näher anschauen. Ist leider noch nicht fertig, das Game. Empfehlung von mir, also das sah sehr interessant aus. Shady Part of Me. NSA. Klingt komisch, das Game heißt aber so. No Straight Roads. Ein Musikspiel, in dem es um eine kleine Indie-Rock-Band geht, bestehend aus einem Schlagzeuger und einer Gitarristin. Ich bin selber Gitarrist. Und die beiden wenden sich gegen einen großen Konzern, EDM, der mittlerweile eher versucht, elektronische Musik nach vorne zu bringen. Es hat mich ein bisschen an den Anime Carol and Tuesday erinnert, weil es da ja auch genau darum geht, dass es immer mehr elektronische Musik gibt und eigentlich die wahre handgemachte Musik in den Hintergrund drückt und eigentlich alles nur noch auf Algorithmen basiert. Das Gefühl, was ich eigentlich jetzt teilweise schon habe in der Musik, dass Hits eben eigentlich schon vorprogrammiert sind, beziehungsweise mit gewissen Routinen oder gewissen Algorithmen kann man heute auch schon einen Hit ganz schnell schreiben. Ja, und im Spiel geht's drum. Es ist kein rhythmusbasiertes Spiel, in dem Sinne, dass man jetzt wirklich immer im Beat sein muss, sondern es geht eben drum, verschiedene Musikrichtungen zu bekämpfen. Wobei Kampf das falsche Wort ist, zumindest so stellen es die Macher hier auf ihrer Homepage auch nochmal dar. Es geht eher drum, unterschiedliche Perspektiven gegenüberzustellen. Also mir wird es vor Ort so gesagt, es gibt wohl 8 Bosskämpfe im Spiel und jeder Boss symbolisiert eine andere Musikrichtung. In dem Gameplay, also das Spiel konnte ich anspielen, in dem Gameplay, was ich gezockt habe, habe ich gegen einen Disco-Boss gekämpft, der eben entsprechend in der Mitte saß mit seinen Turntables und immer cool sich an die Ohren gefasst hat und sein Gesicht, sein Kopf war natürlich auch eine Disco-Kugel. Und man hat sich selbst vor ihm befunden, er auf so einer Art Scheibe, quasi wie so eine Schallplatte rundrum und er hat dann im Endeffekt wie so Planeten immer so langkreisen lassen auf der Bahn und die abgeschossen und da gab es eben mehrere Lanes sozusagen und da konnte man dann immer ausweichen, indem man so ein bisschen nach vorne, nach hinten gegangen ist und ja, im Endeffekt diese Planeten dann angegriffen hat und diese Planeten haben dann kleine Noten fallen lassen und wenn man die Noten eingesammelt hat, hatte man dann quasi Munition beziehungsweise Material, mit dem man dann musikalisch verschießen konnte. Man konnte jederzeit wechseln, die beiden Charaktere waren parallel auf dem Bildschirm, der Schlagzeuger und die Gitarristin. Man hat immer einen gespielt. Koop gibt's wohl leider nicht, so wie ich das verstanden habe. Ich habe danach gefragt, fände ich ein bisschen schade, weil sich das gerade da ja so anbieten würde. Mal gucken, was da noch kommt. Das Game ist ja auch noch nicht draußen, soll 2020 kommen. Erstes, zweites Quartal voraussichtlich. Mal sehen, was das noch wird. Es wird wahrscheinlich dazwischen auch, zwischen diesen Bosskämpfen, das ist noch nicht ganz klar, ob es da noch so kleine Level gibt und sowas oder ob das Game jetzt zum Großteil aus Bosskämpfen besteht. Mir wurde vor Ort gesagt, es soll kein reines Bosskampf-Game werden oder sein. Kein reines Boss-Rush-Game sozusagen. Mal gucken, was das noch wird. Es hat auf jeden Fall einen interessanten Grafikstil, weil es so ein bisschen Comic artifiziell anmutet. Finde ich interessant, gerade also als Musiker habe ich da sowieso mal gleich die Ohren offen und Augen offen, wenn ich sowas höre. Und mal gucken, das werde ich definitiv im Auge behalten. Ich bin auch gespannt, ob es wirklich die Macher schaffen. Ich lese es nämlich gerade nochmal hier auf der Homepage. It's also about the clash of ideals and different mindsets of why people play music. Das heißt, es geht ja um Kultur, um verschiedene Musikkulturen, verschiedene Genres. Und da bin ich mal gespannt, wie diese Ideale aufeinandertreffen und auch bei den Bossgegnern. Jeder Bossgegner soll ja wieder eine neue Musikrichtung verkörpern. Und ja, wie einfach die Soundtracks auch funktionieren, entsprechend dazu im Hintergrund, wie die dazu passen, wie die Stages sich dann abwechseln. Also man sieht zumindest bei den Screenshots schon, es gibt einen Unterwasser-Boss sozusagen, also das sieht aus wie so eine Korallenwelt. Da bin ich sehr gespannt und interessiert, inwieweit, wie künstlerisch und wie musikalisch dieses Spiel eben zusammenpasst und wie viel Laune es am Ende auch macht, das Game dann, oder wie lange man dann auch Spielspaß dran hat. Also mal gucken. Ich fand's ganz interessant und bin gespannt auf mehr davon. Ich behalte mir das auf jeden Fall auch auf dem Notizzettel und schaue mal, was das noch so wird. Ein Adventure-Game im Detektivstil nennt sich Black Sad. Das ist eine Adaption von einem Comic, in dem es um eine Katze geht. Also das in dieser Welt geht es eben eher so um Tiermenschen sozusagen, also so eben diese Hybridwesen. Also das heißt, man hat menschliche Körper und aber Tierköpfe sozusagen dazu. Also sie bewegen sich wie Menschen, besser gesagt, sind aber eigentlich Tiere, die sich in einer Stadt bewegen. Es soll in New York spielen in den 1950er Jahren. Und es geht um, ja, ich sag mal, eine klassische Detektivstory. Ich konnte das Spiel auch anspielen. Im Telltale-Stil, man ermittelt im Mordfall von einem, jetzt muss ich überlegen, von einem, war das ein Manager? Auf jeden Fall, es geht um ein Boxstudio sozusagen, in dem verschiedene Boxkämpfer eben dann großgezogen werden, ausgebildet werden. Und ja, auf jeden Fall wird, genau, der Besitzer von dem Boxclub wird umgebracht, beziehungsweise hat sich erhangen im Ring. Im Boxring. Und es ist jetzt nicht ganz klar, warum ist er gestorben, unter welchen Umständen, war es wirklich Selbstmord, wurde er dazu getrieben und was haben die Illuminaten damit zu tun? Wer weiß. Und wir befinden uns quasi in der Perspektive von Black Sad, so heißt der Ermittler, also ein Privatdetektiv, der angeheuert wird im Endeffekt, soll eine schwarze Katze sein, die mehr mich erinnert an eine Mischung aus Panther und Batman. Weil Blackset hat so ein, ich weiß nicht, ihr müsst euch mal Screenshots davon angucken, beziehungsweise eben das Cover von Blackset, wie das aussieht. Irgendwie sieht der komisch aus, sieht aus, hätte der so eine Ledermaske über, wie eben Batman. So, also man sieht da eben wenig Fell, und weil das eben so eng anliegt, diese schwarze Haut sozusagen von der schwarzen Katze, sieht das ganz merkwürdig aus. Und dann eben so ganz kurze Ohren oben dran, also sieht seltsam aus, sieht ein bisschen nach Fetisch oder eben Superheld aus eher. Es ist ähnlich wie so die Telltale Games, also jeder, der diese Games gemacht hat, wird, glaube ich, hier einen schönen Nachfolger im ähnlichen Stil erleben. Es gibt Quicktime-Events. Ich bin gleich am Anfang zweimal hintereinander gestorben, dreimal, ich weiß es nicht. Es war mir auch ein bisschen peinlich, weil die Demo oder das Spiel, ich weiß nicht, ob das Spiel wirklich so anfängt, also es hat damit begonnen, dass ich in meinem Detektivbüro war und es stürmte ein wütendes Nashorn herein. Klingt komisch, klingt wie der Alltag von manchen Menschen, wenn der Chef kommt frühs. In dem Fall war das aber ein Typ, der sauer war auf Blackset, der es im Auftrag von der Frau von dem Nashorn sozusagen ermittelt hat und hatte wohl Beweise gefunden dafür, dass er seine Frau hintergangen hatte, das Nashorn. Und das Nashorn wollte jetzt irgendwie ihn erstmal verprügeln, so nach dem Motto, hier, hau ab, gib mir den Scheiß her, gib mir die Bilder, die Beweise, sonst hau ich da einen drüber. Und da gab's halt so eine kleine Schlägerei mit Quicktime-Events. Und in der man sich dann entscheiden konnte, haut man ihm jetzt in die Fresse oder gibt man ihm eine Kopfnuss. Kopfnuss ist nicht so günstig, weil das geht voll aufs Nashorn. Das habe ich aber auch zu spät erst bemerkt. Es ist halt auch so typisch, man hat immer so ein bisschen den Zeitdruck. Und gerade in den Quicktime-Events muss man ja relativ schnell handeln. Und ich dachte so, eine Kopfnuss, geil, aber habe nicht an dieses scheiß Nashorn gedacht. Und natürlich geht das ein bisschen nach hinten los, diese Aktion. Und ja, ich bin am Anfang erstmal zwei, dreimal gestorben, weil das Nashorn mich da halb aufgespießt hat und aus dem Fenster geschmissen hat, bis ich es dann geschafft habe. Ein bisschen lag es auch daran, dass ich ständig die Knöpfe verdreht habe, weil ich mit einem Xbox Gamepad gespielt habe und da ist die A-Taste unten. Ich spiele aber momentan viel Switch und auf der Switch ist die A-Taste rechts außen. Das heißt, es stand A da, hat grün aufgeleuchtet und ich habe immer wieder rechts außen gedrückt, A. Aber das war falsch. Und deswegen bin ich mehrfach gestorben. Und die Leute haben schon komisch geguckt. Und mir war es peinlich. Aber danach habe ich es geschafft und bin dann so ein bisschen in der Ermittlung gekommen im Boxstudio. Also es kommt dann eine Klientin nach dieser kurzen Intro-Sequenz, stürmt er dann wütend raus, quasi das Nashorn. Es wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man ihn gesehen hat. Man hat dann unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten auch wieder, die sich auf die Story auswirken werden, denke ich. Weil zum Beispiel bei dem Nashorn, nachdem man ihn dann erstmal zur Ruhe bekommen hat, indem man ihm die Waffe abgenommen hat und er am Boden liegt mit Blut, also das Game, muss ich sagen, geht auch ein bisschen eine härtere Gangart, nachdem man ihn dann überwältigt hat, konnte man sich dann entscheiden, entsprechend lässt man die Beweise fallen oder zeigt man sie der Frau oder will man so eine Zwischenlösung, sagt, pass auf, ich will aber deine Familie auch nicht zerstören, aber ich will auch nicht, dass du die Hinweise bekommst, wo man sich dann entscheiden kann entsprechend. Und das wurde dann auch immer oben am Rand angezeigt, was jetzt für die Story relevant war. Also da stand immer direkt da, du hast die Entscheidung getroffen, ihm die Hinweise nicht zu geben, aber auch seiner Frau nicht Bescheid zu sagen. So nach dem Motto, du gibst ihm nochmal eine Chance, weil du denkst, er ist ein guter Kerl. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Interessantes Gameplay, sehr ruhig, so ein bisschen musikalisch, so ein leichter Jazz lag drunter, so immer so ein Schlagzeug, was so leicht so ein Becken anspielt, so als wäre man in so einem Jazzclub und würde so den Abend verbringen und in Ruhe der Musik lauschen. War ganz interessant. Ich habe noch nachgelesen, es soll wohl 6 mögliche Enden geben. Ja, und wie gesagt, es basiert auf einem Comic, ganz interessant. Auf einem spanischen Comic, das auch direkt Blackset heißt. Und ja, hat sogar den Eisner Preis bekommen. Also scheint eine gute Grundlage auch zu haben entsprechend. Also eine gute Origin Story. Mal gucken, ob das jetzt genau auf einem Comic basiert, das weiß ich nicht. Ja, Blackset Under the Skin könnte für den einen oder anderen interessant sein. Ich überlege sogar auch, ob ich da nochmal näher reinschaue, weil ich das schon nicht schlecht fand. Und ja, es gab auch nicht so ein richtiges Item-Menü, soweit ich das gesehen habe. Es gab aber einen Knopf, in dem man dann quasi in den Verstand von Blacksat eintauchen konnte und so Hinweise verknüpfen konnte, die man entdeckt hat, um den Fall eben zu lösen entsprechend. Ein weiteres Spiel, was ich entdeckt habe, aber auch nicht anspielen konnte, aber was für mich interessant aussah, Stray Blade. Das ist so ein Nahkampf-Spiel im Mittelalter, angesiedelt, so ein bisschen Fantasy anmutend. Man ist ein Schwertkämpfer, der so zwei Hörner, der so ein Geweih dran hat, wie ein Hirsch, so ein Hirschgeweih, wobei die eine Seite ein bisschen abgeschnitten, abgebrochen aussieht und man ist eben komplett in Rittermontur. Der hat hinten auch noch so ein, natürlich noch so ein Banner dran sozusagen am Rücken, also wie so ein Heldencape hinten dran, auf dem wie so eine mythisch anmutende Schlange mit Geweih drauf ist. Das sieht sehr interessant aus, sieht so ein bisschen nach Mythologie aus. Da bin ich ja auch immer Fan von und gleich angefixt. Und ja, ich habe es, wie gesagt, auch nur so ein bisschen gesehen vom Zugucken. Ich glaube, das Game braucht auch noch eine Weile, bis das rauskommt. Zumindest den Flyer, den ich mitgenommen habe, hier steht noch was von Join our Discord to apply for the Alpha. Also das wird wohl noch ein bisschen dauern, sofern der noch richtig aktuell ist, dieser Flyer. Und ja, da bin ich mal gespannt. Da geht's auf jeden Fall sehr so im Stil von Dark Souls um Nahkämpfe, Schwertkämpfe. Ich habe nur gesehen beim Zuschauen, dass er dann in so ein kleines Camp reingegangen ist und da dann die Leute aufgestanden sind und zu dritt, zu viert ihm näher gekommen sind. Und ja, dann muss man sich da erstmal erwehren im Nahkampf und die richtigen Kombos raushauen und entsprechend die Gegner niederringen. Es gibt wohl auch Erfahrungspunkte, habe ich gesehen. Da bin ich mal gespannt, inwiefern da so ein Rollenspielaspekt drin ist und generell, wie so der Umfang von dem Game aussieht. Schaut es euch vielleicht mal an, es gibt so ein bisschen Videos dazu, Material. Auf der Homepage sieht man so dauerhaft durchlaufend so ein bisschen Gameplay. Stray Blade, also stray-blade-game.com. Ja, da könnt ihr mal nachschauen und natürlich auch den Newsletter abonnieren, wenn es euch interessiert. Und mal gucken, also ich sehe hier auch ein paar interessante Kombos schon, man kann schön ausweichen und mal schauen, wie es wird. Das behalte ich auf jeden Fall auch auf dem Zettel. Castle Crashers. Ein kleines Side-Scrolling Beat'em-up, was eigentlich schon im Jahr 2008 herauskam, habe ich festgestellt. Investigative Pete. Für Xbox 360. ist halt so ein kleines Fun-Game, auch im Mittelalter-Stil, passt natürlich wieder zum vorigen Game. So im Comic-Stil mit bis zu 4 Spielern. Also das bietet auch ordentlich Fun für Mehrspieler-Actions, auch so an einer Konsole. Ist jetzt mittlerweile schon raus. Und also auch für die Switch und PlayStation 4. Also es kam jetzt nochmal eine Remastered-Version. Also ist jetzt mittlerweile raus, ist auch gut, wenn das Game 2008 rauskam. Es wurde natürlich eine Remastered-Version gemacht. Das meine ich damit. Und ja, die wurde jetzt released am 17. September. Und ich habe das mal kurz angezockt. Es hat echt Fun gemacht. Schöne Koop-Action gezockt kurz. Und das ist echt witzig, weil da auch so Situationen dabei war, wo man einen Bosskampf hatte, um die Prinzessin zu retten. Und am Ende hatten wir die gerettet zusammen im Koop und dann wussten wir nicht so richtig, was wir jetzt machen sollen, weil das Level war nicht vorbei, die Prinzessin stand da und dann hat uns der Mann am Stand verraten, wir müssen uns jetzt gegenseitig bekämpfen, um die Gunst der Prinzessin. Und entsprechend, wer überlebt, eben bekommt am Ende die Prinzessin. Lustige Ideen, das bringt, glaube ich, richtig Fun, dass man eben am Ende dann auch nochmal so Kämpfe gegeneinander abliefern kann. Ich glaube, das ist so ein richtiges Fun-Game für mehrere Leute. Und ich glaube, ich werde mir das auch holen für die Switch, für den nächsten Abend. Also man kann es natürlich auch allein spielen, aber für den nächsten Abend auch mit Freunden. Ich glaube, das wird ein richtiger Fun. Kommen wir zu meinem absoluten Highlight. Der IGX Berlin 2019, ich glaube, dieses Highlight hat mich auch nochmal besonders angelockt, dass ich überhaupt hingefahren bin, weil ich einfach das Spiel endlich mal, ich glaube, ihr seid schon müde von den Berichten, weil ich es einfach endlich mal in der Hand haben wollte. Ich habe ja auf der Mac schon wieder geschwärmt und ja, Final Fantasy VII Remake, schwafel ich nicht lange drum rum. Ich konnte die Sequenz spielen am Anfang des Spiels, wenn man in den Reaktor eindringt und versucht, den in die Luft zu sprengen und dann eben am Ende dieser Wächterskorpion auftaucht, der eben einen versucht aufzuhalten und quasi den ersten Bosskampf des Spiels darstellt im Original. Und auch hier natürlich wahrscheinlich, weil sie werden sich gewissermaßen auch eng dran halten, denke ich. Und ja, ich musste mich erstmal so ein bisschen nach unten arbeiten, hatte Cloud und Barrett dabei in der Party. Cloud als Schwertkämpfer, Barrett als Fernkämpfer, also Nahkampf. Cloud mit Schwert und Barrett Fernkampf mit seinem Mini-Gun-Arm. Und ich musste mich erst so ein bisschen nach unten arbeiten und habe da erstmal so ein paar kleine Begegnungen gehabt gegen verschiedene Gegner, Soldaten und so die typischen Gegner, die man so kennt aus dem ersten Reaktor. Da waren schon die ersten kleinen taktischen Spielereien dabei. Da gab es unter anderem ein Geschütz, das war auf einem höheren Sockel drauf, auf wie so einer Säule. Und da kam natürlich Cloud gar nicht dran. Das heißt, da musste Barrett das übernehmen und musste eben von unten schön draufballern und das Ding übernehmen. Beziehungsweise Cloud hat natürlich auch noch die Möglichkeit, mit Zaubern den Fernkampf zu überbrücken. Ja. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, es gibt einen Block-Button, mit dem man weniger Schaden erleidet, den man jederzeit auch einnehmen kann, die Block-Position. Durch Angreifen sammelt sich der ATB-Balken. Und mit ATB, also es gab da zwei Balken immer, die man sich füllen konnte pro Charakter. Wenn der voll ist, oder also wenn einer voll ist, kann man schon wieder ganz andere Aktionen planen. Man kann jederzeit auf X drücken. Dann kommt man in einen Pausemodus, in dem alles dasteht, eben angreifen. Man kann dann gleichzeitig auch seine Partymitglieder befehligen, ohne dass man zu denen wechseln muss. Und da gab es dann eben Angriff, Zauber, Gegenstände, so als Standardauswahl. Die Charaktere waren direkt gekoppelt. Das heißt, sie hatten direkt Materia angelegt, also Substanzen. Cloud hatte ein Eis, ein Feuerzauber, glaube ich, und Vita, also ein Heilzauber, ein Zwei-Element-Zauber und Barrett das gleiche, aber andere Zauber. Barrett hatte, glaube ich, Blitz und Aero, ein Windzauber und Vita hatte er noch. Ja, die Zauber habe ich immer mal ein bisschen ausprobiert, die brauchen natürlich auch ATB-Balken also verbrauchen Mana. Man kann also da nicht die ganze Zeit rumzaubern, wie man möchte. Aber angreifen geht eigentlich jederzeit, aber man muss immer ein bisschen aufpassen, was der Gegner gerade so macht. Gerade dieser Wächterskorpion, der schießt immer mal Raketen um sich, ballert mit seinem MG, schwenkt seinen Stachel da rum und schießt mal irgendwelche Laser rum. Und der Kampf wird ja dann immer krasser, auch so mit der Umgebung, die wird immer mehr zerstört, in Mitleidenschaft genommen. Ab und zu muss man mal in Deckung gehen hinter so Trümmern, die rumliegen, wenn der Skorpion mit seinem Schwanz angreift, mit seinem Laserstrahl, der natürlich ordentlich Schaden macht. Man hatte auch noch die Möglichkeit, das war mir bisher noch nicht so bei den Gameplay-Demos aufgefallen, die ich bisher gesehen habe, man kann mit L1, meine ich, war das, kann man, ja, ist ja nicht wichtig, welche Taste das war, man kann auf jeden Fall unterschiedliche Nahkampfangriffe auch noch auswählen. Die auch immer einen ATB-Balken gebraucht haben, aber da kann unter anderem kann dann eben Cloud seinen Mutangriff machen, den man eben auch so kennt aus dem Spiel. Das war eigentlich das erste Limit von Cloud in Final Fantasy VII, bei dem er dann eben anrennt, einmal hochspringt und auf den Gegner quasi einen Hieb von oben nach unten schwingt. Und das kann man jetzt eben auch schon mit ATB-Balken machen oder dass er eben so eine ganz schnelle Schwertschnetzel-Kombo macht oder sowas. Natürlich hat man parallel auch noch den Limitbalken, der gefüllt wird, je nachdem, wie viel Schaden man genommen hat. Und wenn der natürlich voll ist, gibt's ein fettes Limit. Bei Cloud war das der Kreuzhieb, bei Barrett war es eben der, wie nennt sich das? Weiß ich gerade nicht. Also der schießt eben so einen fette Energiekugel auf den Gegner. Machtangriff oder Machtschlag heißt das, glaube ich, im Original. Ja, fand ich erstmal ganz geil, diese Referenzen, dass man das hatte, diese Limits, da freue ich mich immer sehr drauf, wenn man das hat. Vor allem ist das auch so befriedigend, wenn man eine Weile gegen den Gegner kämpft und dann merkt man, oh, jetzt kommt's Limit. Jetzt wähle ich mal das Limit aus und dann gibt's eben richtig fett Damage, sag ich nur mal. Interessant war für mich außerhalb des Kampfes, man kann ja im Kampf wechseln, auch die Charaktere. Also ich kann auch im Kampf Barrett nehmen als Hauptcharakter und schieße eben die ganze Zeit mit dem drauf von sicherer Entfernung auf den Gegner. Was natürlich sehr komfortabel ist. Bei der freien Bewegung durch die Welt hat das Spiel dann immer automatisch, also selbst wenn ich im Kampf gerade Barrett hatte und war gerade fertig mit einer Begegnung, hat es automatisch wieder auf Cloud gewechselt. Also Cloud ist wirklich dann so der Hauptcharakter, mit dem man sich bewegt offenbar. Ich denke, da geht's auch drum, dass wegen der Identifizierung mit der Geschichte, weil die ja Cloud ganz stark betrifft, einfach rund um Sephiroth und den ganzen Kram. Daher wird Cloud schon, denke ich, der Hauptcharakter bleiben, mit dem man sich frei bewegt. Es gab leicht zerstörbare Elemente, also leicht, meine ich wirklich leicht. Es gab so ein paar Kisten, die rumstanden, also ich konnte im freien Bewegungsmodus das Schwert quasi einmal so hieben, so einen schweren Schlag machen. Und da konnte ich so kleine Kisten zerstören, aber da war eigentlich nichts, also entweder habe ich es verpeilt, aber nichts Nennenswertes drin. Ich glaube, ja, im Gegenteil, ich habe noch Schaden bekommen, irgendwie Feuerschaden, weil die gebrannt haben oder keine Ahnung. Ich habe das eigentlich nicht so ganz verstanden. Das war für mich so ein bisschen unübersichtlich. Ja, die verschiedenen Angriffe fand ich geil. Die haben auch unterschiedliche Wirkung natürlich, also die diese ATB-Balken kosten. Und die machen dann eben je nach Gegner auch unterschiedlich, bringen die dann auch Schockschaden. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob es am Gegner liegt oder ob es an dem Angriff selbst liegt. Also ob die Angriffe unterschiedliche Verteilung von Schaden und Schockschaden haben. Das heißt, der Gegner hat eben eine Energieleiste. Und das war gerade bei dem Skorpion auch wichtig. Der hat ja seine Energieleiste und darunter noch so eine Schockleiste, die sich langsam gefüllt hat. Und wenn ich mit Barrett so einen Spezialangriff manchmal ausgewählt habe, wo der so einen Stromschlag aufgeladen hat und den dann so in den Gegner reingewamst hat, hat das ordentlich Schock zum Beispiel gegeben, habe ich festgestellt. Und ja, wenn der Gegner eben, also der Skorpion, dann auf Schock ist, wenn der Balken voll ist, der Schockbalken, dann wird er quasi paralysiert und kann eine kurze Zeit nichts machen, liegt da wehrlos, greift nicht an und man kann eben draufhacken und ordentlich Schaden verteilen. Ist, glaube ich, ein wichtiges taktisches Element dann auch. Der Soundtrack ist mir gleich aufgefallen, natürlich geremaked auch, hat mir aber gut gefallen. Also, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es wirkte einfach moderner. Es waren die Sounds, ich habe sie sofort wiedererkannt, also im Reaktor, der Soundtrack. Und habe gedacht, geil, das ist der Soundtrack, aber irgendwie, Moment mal, irgendwie klingt der anders. Ich muss auch sagen, die Kopfhörer, die ich aufhatte, die haben ordentlich geballert. Das hat mir richtig gut gefallen. Also ich habe es auch komplett hochgedreht natürlich. Habe da so auf Sounds geachtet und Effekte und muss sagen, es hat mich echt umgehauen. Also der Soundtrack, die Action auch gerade in diesem Skorpionenkampf, also das war Call of Duty Style, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also im positiven Sinne aber. Also was da abging, wie das geballert hat, was da für ein Druck dahinter war. Also auch Soundtrack-mäßig, ba ba ba ba bam. Also ich habe gedacht, Alter, was geht hier ab? Ich war so drin, ich konnte nicht mehr weggucken. Es hat mich so in Bann gezogen, dieser Kampf einfach, und ich wollte den unbedingt legen. Und ich habe es natürlich auch geschafft. Das war mir auch wichtig, dass ich schaffe. Ich war 2-3 Mal kurz vorm Sterben, wo mir der Skorpion wirklich ordentlich einen Laser um die Ohren gepfeffert hat, wo ich dann auch erstmal schnell in den Taktikmodus gegangen bin. Das ist natürlich geil, wirklich dieses Pausieren schnell. Erstmal Heilungen aussuchen, wer muss geheilt werden, inwiefern. Das hilft natürlich erstmal wieder einen Überblick zu bekommen, weil ich muss ehrlich sagen, im Kampf hatte ich kaum Zeit, mal rechts zu gucken, wie stehen die Energielevel der beiden. Aber das wurde dann entsprechend auch immer kommentiert, dass dann auch kam so, ey, pass auf, du brauchst eine Heilung oder hier, nimm mal einen Trank oder sowas. Das fand ich auch ganz hilfreich, weil ich da teilweise gar nicht den Kopf für hatte. Aber ich glaube, das könnte auch mit der Zeit dann kommen. Ich saß auch relativ nah vor dem Bildschirm. Sie hatten 18 Stationen dort für Final Fantasy 7. Und ja, auch nochmal fürs Protokoll, ich habe eine Stunde gewartet. Das fand ich aber okay, moderat. Wobei ich da auch geguckt habe, dass bei der Schlange schon so der erste Außengang fehlte quasi. Also am Anfang stand die richtig bis hinten hin, die Schlange. Diese geschlängelte Schlange, eben diese geschlängelte Warteschlange. Und als ich dann kam, hat quasi der erste Teil von der Schlange war frei. So die äußerste Umrahmung. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt stellst du dich an, jetzt oder nie. Ja, eine Stunde war für mich okay. Und die hatten ja 18 Stationen, das ging eigentlich relativ schnell. Also du konntest auch parallel immer schon gucken, wie die zocken, aber das habe ich versucht, mir gar nicht so anzugucken. Wobei ich ja den Kampf schon kannte, so von der Gameplay-Demo. Aber ich muss echt sagen, ich hätte es nicht gedacht, obwohl ich mich jetzt schon so beschäftigt habe mit dem Spiel und gedacht habe, du hast jetzt eigentlich alles gesehen und ich glaube eigentlich so richtig kann dich das nicht mehr umhauen und du weißt eh, was passiert wie man den Kampf so grob machen muss, welche Phasen da kommen. Ich muss sagen, es hat mich so in den Bann gezogen. Ich hatte da so einen Bock drauf. Also dieses Action-RPG geht da voll auf. Ich bin natürlich trotz allem immer noch so ein bisschen skeptisch. Man sieht eben bisher immer extrem viel Action, was eben den Rest des Spiels angeht. Bin ich sehr gespannt, wie sie diesen Kontrast dann hinbekommen. Also ich kann nur sagen, dieser Kampf hat geballert. Der hat richtig geballert. Und das hat richtig Bock gemacht, muss ich euch sagen. Aber ich bin ja sowieso für so richtig Action zu haben. Und mich stört das auch nicht, dass das Rollenspiel-Genre gerade auch bei Final Fantasy so eine Entwicklung gemacht hat in die Action-Richtung. Also ich fand ja Final Fantasy 15 schon cool vom System her. Und natürlich sind da wieder ähnliche Sachen jetzt übernommen worden in dieses Game. Und deswegen muss ich sagen, das geht für mich voll auf. Ich habe richtig Bock drauf. Das war für mich vorher schon ein Pflichtkauf, dieses Game. Und jetzt noch umso mehr. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal sage. Dass ich sage, die Gameplay-Demo hat mich noch mehr überzeugt. Was? What the hell? Es ist geil, Leute. Also wer da Bock drauf hat, auf das Game Final Fantasy, wer Bock hat auf Action, sich damit arrangieren kann, ey, das macht so Spaß. Es macht richtig Laune. Richtig Laune. Es ist ein bisschen zu vergleichen eben. Ich habe Call of Duty vorhin schon gebracht. Ich glaube, es vereint so ein bisschen meine Lieblingsgenres oder meine Lieblingsspiele, Rollenspiele und richtig fette Action-Baller-Dinger. Nicht in dem Sinne von Shooter, sondern im Sinne von God of War, sag ich mal so. Richtig auf die Fresse. Richtig drauf geschnetzelt. Ein richtiges Abkämpfen. Ich fand ja den letzten God of War-Teil auch so geil. Das habe ich ja letztes Jahr auch gesagt, Spiel des Jahres. Und Wahnsinn. Wahnsinn einfach nur. Wahnsinn, Leute, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos, dass mich das nochmal so überzeugt hat auch. Geiles Game. Ja, also was bleibt mir noch zu sagen? EGX Berlin 2019, für mich war es das sowas von wert. Es hat richtig gefetzt. Ticketpreise, falls jemand interessiert, Standardpreis 20 Euro. Im Vorverkauf aber, wenn ihr die quasi vorher bestellt, vor Ort waren es glaube ich 24 Euro. Ich konnte mir das Studententicket holen, 12,50 Euro, lohnt sich. 20 Euro, 12,50 Euro, Abendkasse oder Kasse vor Ort, dann 15 Euro wären es gewesen für Studenten. Also da muss ich sagen, da hat sich der Vorauskauf schon ordentlich gelohnt. Und das Geile ist ja eben diese Limitierung, die die auch machen bei den Tickets. Also ich fand es überall schön übersichtlich, auf der Messe nochmal so allgemein gesagt. Es war mir nie zu voll, ehrlich gesagt, auch wenn es da diese längeren Warteschlangen auch mal gab, aber die waren einfach nicht so extrem wie bei der Gamescom. Wenn ich bei der Gamescom an den Stand gehe und sehe, da steht irgendwo so ein Schild, ab hier noch 2 Stunden, da platzt mir der Arsch, ohne Scheiß. Das ist mir einfach zu heavy. Und natürlich auf der Gamescom, man kann es schlecht vergleichen, auf der Gamescom hast du natürlich alle Publisher da, alle namhaften im Grunde und natürlich kommen da auch mehr Leute hin und hast auch die Kiddies und allen möglichen Scheißdreck. Aber ich muss einfach sagen, das Bild, was ich da von der Gamescom auch bekommen habe mit den verstopften Gängen teilweise oder dass du Probleme hast, überhaupt auf Toilette zu kommen, das hat sich jetzt im Nachhinein auch nochmal extrem gewandelt, wobei ich sagen muss, bei der EGX, das auch vollständigkeitshalber, ich wollte aufs Männertoilette einmal gehen, und habe festgestellt, da ist eine Schlange an der Männertoilette. Was geht ab? Was ist hier los? Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Da musste ich auf einmal nicht mehr. Da bin ich wieder gegangen. Heavy. Und bei den Damen war nicht so viel los. Also man merkt schon, zum Großteil männliches Publikum natürlich auch. Ich fand's geil. So an bekannten Gesichtern, habe ich ja vorhin schon gesagt, hat man Wolf gesehen zum Beispiel. Wyatt muss da gewesen sein. Ich habe ja den einen Dude von Hooked gesehen. Der Robin? Ne, weiß ich jetzt nicht. Also der Kleinere, der Blonde. Den habe ich gesehen. Insert Moin war da, der Podcast. Fabian Döler war vor Ort. Lara und Fischkorb habe ich noch gesehen. Also Lara Trautmann ist natürlich auch wieder im Sinne Bodenkosmos, sage ich mal. Also zähle ich mit rein. Game 2. So ein paar Leute waren vor Ort, die man so gekannt hat. Da habe ich auch jetzt auch nichts groß mitgenommen. Was ich festgestellt habe bei der EGX, die supporten auch ganz schön oder fördern auch das Cosplay-Dasein, habe ich festgestellt. Also für die Cosplayer unter euch, die es interessiert, gerne mal probieren. Gerne mal mitmachen. Es gab jetzt hier auch einen kleinen Wettbewerb. Mache ein Foto von dir und deinem favorisierten Cosplayer hier auf der EGX Berlin. Poste es und dann hatte man die Möglichkeit, zwei Tickets zu gewinnen. Ist jetzt natürlich schon durch, aber finde ich überhaupt erstmal geil, dass sie solche Wettbewerbe machen. Und es gab sogar mit dem Plan, den man bekommen hat, sogar noch von Bethesda einen Gutscheincode für Doom, für PC, den man einlösen kann. Krass. Eine WhatsApp-Gruppe gab es auch noch, habe ich gesehen. Also, dass man, WhatsApp-News, dass man sich eben benachrichtigen lassen kann über verschiedene Sachen. Ich denke, es ist ein schöner Rundumschlag. Nicht zu groß, das ganze Ding. Das hat mir einfach gut gefallen. Ich fand das schön moderat. Man kriegt alles mit. Bei der Gamescom hatte ich ja das Problem, sorry, dass ich immer damit um die Ecke komme, aber es ist einfach nun der Hauptvergleich, den ich habe. Bei der Gamescom habe ich einfach so Probleme gehabt, überhaupt erstmal alles zu sehen. Ich war eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, die Hallen zu durchstöbern. Krass. Und hier auf der EGX hatte ich die Möglichkeit, alles zu sehen und noch zu testen. Und das innerhalb von 5 Stunden. Und ich habe mehrere Sachen anspielen können. Ich konnte Game of Goats ausprobieren. Ich konnte NSA, No Straight Roads, ausprobieren. Ich habe Blacksad einmal angespielt. Ich habe Castle Crashers, Crashers angespielt. Und das Final Fantasy VII Remake. Was geht ab? Geil. Ich fand's schön. Es war ein tolles Erlebnis. Gerne wieder. Top eBayer. Also, coole Ausstellung. EGX Berlin, von mir eine Empfehlung. Einfach, weil es das Ganze entschlackt. Was familiäreres hat. Ich find's geil. Wer Bock drauf hat, schaut's euch mal an. Die EGX Berlin 2020 wird bestimmt kommen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem, was ihr auch immer gerade macht oder wobei ihr diesen Bericht jetzt gehört habt oder diesen Podcast. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war Peter von der Gamescom und ich gebe zurück ans Studio.